3D. In strahlenden Farben. Flächen putzen. Böden wischen. Treppen steigen. Viele Stunden sitzen. Staubsaugen. Batterie betrieben. Sport treiben. Besonderheiten. Muskeln trainieren. Strom brauchen. Kisten schleppen.